la radio contrabanda. Busco la radio contrabanda. Oh yeah! 91.4. Und hier beginnt ein neues Niemandsland. Es ist Samstag, der 29. Juli 2017. Es ist 10 Uhr am Morgen. 2 Stunden Radio über das aktuelle Zeitgeschehen mit Hintergründen, Kultur, Kino, Büchern und jeder Menge Musik. Dies alles in deutscher Sprache für unsere Hörerschaft hier in Barcelona auf FM 91.4 Contrabanda und auch weltweit im Podcast unter www.contrabanda.org, im Livestreaming sowie im Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org. Mein Name ist Detlef Jaskatz, ich bin für die Technik, die Inhalte, den guten Ton und die Musikauswahl verantwortlich. Seien Sie gegrüßt. Ich heiße Hopsassa, ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Ah. Ich weiß mit dem Locken umzugehen und mich aus Pfeifen zu verstehen. Und so kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Alle Vögel sind ja mein. Alle Vögel, alle. Amsel, Drossel, Fink und Star. Und die ganze Vogelschar. Der Vogelfänger bin ich ja. Ich mach sie alle, alle. Die Eule, die Eule. Erschlag ich mit der Keule. Fiederallala, Fiederallala, Fiederallala. Yeah, der Wiederhopf verliert den Kopf samt Fiederschopf. Fiederallala, Fiederallala, Fiederallala. Der Star ruft aus dem Käfig raus, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Fiederallala, Fiederallala, Fiederallala. Die Maheise, die schubst sich auf die Gleise. Federalala, Federalala, Federalala. Au. Mehr verdienen. Da wird die Nähe zur Grenze gesucht von jenen, die auf Zusatzgewinne schielen. Aus dem Dreck, den wir sehen, holen wir nicht viel raus. Aber es langt zum Überleben, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Schweden in Heeren durch die Kneipen getrieben. Da sind vom letzten Ramadan noch Bierreste übrig geblieben. Oder wird das Elend der Welt in Bilder gebannt? Da wird als Investition ein Kind wie ein Auto genannt. Aus dem Dreck, sehen, holen wir nicht viel raus. Aber es langt zum Überleben, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wir müssen gar nicht extra blöd. Doch, trotz allem, ziemlich gut. Jeg sender en hilsen til alle lytterne av dette radioprogrammet. Ingenmannsland. Niemandsland. Heute jede Menge interessante Themen auf dem Programm hier im Niemandsland vom 29. Juli, dem letzten Samstag im Juli. Eine neue Hitzewelle hat die Stadt erreicht und ja, lastet auf uns wie eine Glocke. Es gibt Gutes und es gibt weniger Gutes zu berichten. Beginnen wir mit den guten Nachrichten. Es gibt viele Informationen hier im Niemandsland. Gleich kommt ein neues Kapitel aus unserer Sendereihe Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Diesmal schildern wir aus der Sicht eines faschistischen Bomberpiloten den ersten Bombenangriff im Spanischen Bürgerkrieg 1936 an einem Julitag. Dann so etwa gegen 10:30 wird unser Freund Werner hier im Studio eintrudeln. Dann werden wir einige politische Themen und Debatten eröffnen. Es gibt ja noch einiges nachzubesprechen über den G20-Gipfel in Hamburg. Es gibt jede Menge aktuelle Sachen, die mittlerweile geschehen sind. Es gibt neue Katastrophen, es gibt Messerstechereien, ein Zugunglück. Es gibt auch gute Botschaften, zum Beispiel, dass Obamacare doch nicht gekippt werden konnte von den Republikanern, weil sie keine Mehrheit bekommen haben im Senat. Das heißt, Trumps rasende Zerstörungsmaschine hat Sand im Getriebe und das applaudieren wir natürlich. Wir werden noch einiges zu Barcelona sagen, wir werden einiges sagen zum Thema Abkopplung, Separatismus, zum Thema Anhörungsverfahren im spanischen Parlament. Ein Untersuchungsausschuss hat den spanischen Ministerpräsidenten Rajoy angehört zum größten Korruptionsskandal der Nach-Franco-Geschichte hier in Spanien. Dazu wird es einiges geben. Der rätselhafte Selbstmord eines Bankers wird auch thematisiert werden und vieles, vieles, vieles mehr. Am Schluss gibt es dann wieder, wie immer, Kino und vielleicht sogar das eine oder andere Buch. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des spanischen Bürgerkrieges. 41. Teil. Der erste Bombenangriff. No pasarán. Pasaremos. En un infierno de terror fascista. Am 13. August 1936 starten die deutschen Flieger Moreau und Hoyos mit 2 Bombenflugzeugen und 12 Bomben zu je 5 Zentnern von Tablada bei Sevilla aus einen Angriff gegen den republikanischen Panzerkreuzer Jaime I., der im Hafen von Malaga liegt. Es ist wahrscheinlich der erste Bombenangriff dieses Krieges überhaupt. Der deutsche Bombenflieger Graf Hoyos berichtet. Ein blasser Morgenschimmer lässt den braunen Küstenstreifen erkennen, umrandet vom weißen Strich der Brandung. Da tauchen die Lichter von Malaga auf. Sorglos liegt die Stadt, scheinbar im tiefsten Frieden. Blitzschnell suche ich den Hafen ab. Nichts. Nur 2 U-Boote und ein Handelsdampfer liegen an der Mole. Schon züngelt unten Mündungsfeuer, rattern Maschinengewehre heraus. Henke, der Flugzeugführer, dreht ab, wieder Südkurs. Enttäuscht suche ich weiter draußen in der Bucht. Halt! Da drüben liegt das große Schiff. Ein Strich im grünen Morgendunst. Ein Sprung hinauf zu Henke. Er hat es auch schon gesehen. Steil legt er die Maschine herum, hält auf den Kreuzer zu. Ich gebe eine kleine Korrektur mit dem Seitenruder. Zündhebel auf mit Verzögerung, Zündung ein. Zack, zack, zack. Und 3 Riesenbomben gleiten wuchtig aus den Schächten. 1000 Gefühle durchzucken mich. Unfug, Wahnsinn, Freude, Schrecken. Fast möchte ich um Verzeihung bitten. All diese Gedanken schießen mir durch den Kopf. Zu spät. Fein säuberlich, wie 3 Geschwister, eins hinter dem anderen, fallen die 3 Eier in die Tiefe. Ganz deutlich sehe ich noch Mausi und Fifi auf den dicken Leibern der Bomben aufblinken. Immer schneller und schneller rasen sie, schieben über das Wasser hin und »Ja, noch ein Stückchen, noch etwas«, möchte ich ihnen zurufen, aber nicht nötig. 2 Stichflammen blitzen aus dem Ungetüm auf. Qualm, Flammen, Dampf, Wasserfontänen, durch die Luft wirbelnde Brocken vermischen sich zu einem gigantischen Schauspiel. Nun wird auch schon unsere Maschine von den Detonationen emporgeworfen. Wie vorgesehen mache ich noch eine Aufnahme, starre noch einmal hinunter, wo das Mündungsfeuer der Flak durch den Schein der Explosionen hindurchzuckt, Vollgas. Die Motoren heulen ihre äußerste Kraft in den Wind, die Maschine verschwindet in den schützenden Wolken. Nach der Landung in Sevilla schreibt der deutsche Flieger Hoyos in seiner nüchternen Kriegsberichterstattungsprosa weiter. Die erste Waffentat der deutschen Luftwaffe war geschehen. Der Erfolg war bald im roten Funkverkehr abzuhören. Sehr große Verluste, einige hundert Tote, kampfunfähig nach Cartagena abgeschleppt. Die Rote Flotte verschwand aus der Straße von Gibraltar und die Transporte der marokkanischen Truppen konnten ungestört fortgesetzt werden. Angesichts solcher Berichte, außer den deutschen Flugzeugen, griffen auch italienische Kampfflugzeuge auf Seiten der Rebellen in die Kämpfe in Andalusien und in der Straße von Gibraltar ein, ist es verständlich, dass es für die republikanische Regierung in Madrid zu einer Existenzfrage wird, ob es ihr gelingt, ebenfalls ausländische Waffenhilfe zu erhalten oder wenigstens im westlichen Ausland Waffen und Kriegsmaterial einkaufen zu können. In Frankreich ist seit dem 5. Juni 1936 Léon Blum Ministerpräsident einer Regierung der Sozialisten und Radikalen. An ihn schickt am 19. Juli der neue Ministerpräsident der Spanischen Republik, José Giral, ein Telegramm mit folgendem Wortlaut. Wurden von einem gefährlichen militärischen Staatsstreich überrascht. Bitten Sie um sofortige Hilfe durch Lieferung von Waffen und Flugzeugen. Brüderlich, Ihr Giral. Da auch in Frankreich in diesen Monaten ein faschistischer Staatsstreich nicht ausgeschlossen scheint und eine Machtergreifung der Nationalen in Spanien die extreme Rechte in Frankreich noch weiter ermutigen könnte, beschließen Blüm, der französische Außenminister Delbeau und der Kriegsminister Daladier auf einer Konferenz am 20. Juli 1936 zunächst diesem Hilferuf zu entsprechen. Am 23. Juli spielt sich auf der Konferenz der Außenminister Englands, Frankreichs und Belgiens im Londoner Claridge Hotel zwischen dem englischen Außenminister und dem französischen Ministerpräsidenten folgender Dialog ab. Eden, werden Sie der spanischen Regierung Waffen schicken? Jawohl, sagte Blüm. Ihre Sache, antwortete Eden, aber ich bitte Sie um eines, seien Sie vorsichtig. Als der Aufstand der Rebellen in Spanien beginnt, befinden sich die meisten ausländischen Diplomaten, die in Madrid akkreditiert sind, in Spaniens Sommerhauptstadt San Sebastian. Der britische Botschafter in Spanien, Sir Henry Chilton, zieht nach Ausbruch der Feindseligkeiten in ein Ladengeschäft in Hendaye, auf der französischen Seite der internationalen Brücke. Sein amerikanischer Kollege, Claude Bowers, berichtet Ende Juni nach Washington. Das alles, was Chilton tut, von der Absicht diktiert ist, die Regierung zu behindern und die Aufständischen zu fördern. Inzwischen erhitzt sich die englische Öffentlichkeit über den spanischen Bürgerkrieg wie einst über die französische Revolution. Die offizielle Opposition, die Labour Party, sowie zahlreiche Intellektuelle protestieren gegen die, wenn nicht rebellenfreundliche, so doch vorsichtig beschwichtigende Haltung der Regierung Baldwin angesichts des spanischen Konflikts. Der englische Dichter Stephen Spender schreibt, Spanien bietet im 20. Jahrhundert ein neues 1848. In Paris bittet Ende Juni der spanische Botschafter Cárdenas im Auftrag seines Ministerpräsidenten Léon Blum um 20 Potez-Bomber, 8 leichte Maschinengewehre, 8 Schneidergeschütze, 250.000 Schuss MG-Munition, 4 Millionen Patronen und 20.000 Bomben. Blum stimmt grundsätzlich zu, obwohl der radikale Choton während der Abwesenheit des französischen Ministerpräsidenten versucht hat, die französische Öffentlichkeit gegen diese Lieferungen einzunehmen. In der Zeitung Echo de Paris hat er geschrieben, »Niemand kann verstehen, warum wir wegen Spanien einen Krieg riskieren sollen, wenn wir es im Falle des Rheinlandes nicht getan haben.« Nach dieser Warnung und nach den englischen Einwänden will sich die französische Regierung rechtlich sichern. Der Kriegsminister Daladier erinnert an einen französisch-spanischen Vertrag aus dem Jahr 1935, in dem eine Geheimklausel die Lieferung von Kriegsmaterial im Wert von 20 Millionen Francs vorsieht. Am Morgen des 25. Juli 1936 kommt der ehemalige spanische Minister de los Ríos ins französische Luftfahrtministerium, um wegen der Überführung der 20 Potez-Bomber zu verhandeln. Strittig ist, ob die Franzosen sie nach Spanien fliegen oder ob die Spanier sie in Perpignan übernehmen sollen. Inzwischen aber haben der Botschaftsrat der spanischen Botschaft, Castillo, und der Militärattaché Spaniens in Frankreich sich geweigert, die Lieferpapiere und den Scheck, mit dem die Waffen bezahlt werden sollen, zu unterschreiben. Sie wollen nicht ihre Hand zum Kauf von Waffen geben, die sich gegen ihr eigenes Volk richten. Sie machen der Presse davon Mitteilung. Und Echo de Paris bringt einen Sensationsbericht, in dem von Waffenschiebung die Rede ist. Der Präsident der französischen Kammer, Herriot, warnt darauf Léon Blum mit den Worten, »Ach, ich bitte dich, mein Kleiner, misch dich da nicht ein.« Blüm muss schließlich in einem offiziellen Kommuniqué das Ersuchen der republikanischen Regierung Spaniens, Waffen zu liefern, zurückweisen. Heimlich aber soll die vereinbarte Lieferung trotzdem erfolgen, wenn auch mit dem zeitraubenden Umweg über Mexiko. Als Sicherheit deponiert die spanische Regierung Gold im Wert von einer 500.000 Dollar in Frankreich. Auch das private Waffengeschäft mit dem republikanischen Spanien verspricht Leon Blüm nicht zu behindern. André Malraux, den Hugh Thomas treffend, den Byron dieser Zeit nennt, wird eingeschaltet. Der französische Dichter, der der Linken nahesteht, ohne je Parteimitglied gewesen zu sein, ist 1933 durch seinen mit dem Prix Goncourt ausgezeichneten Roman La Condition Humaine bekannt geworden. Zuvor hat er als Mitglied der Kuomintang an den Kämpfen in China teilgenommen. 1934 präsidiert er den Internationalen Komitees für die Befreiung Dimitrovs und Thälmanns aus nationalsozialistischer Haft. In dem Waffengeschäft tritt er als Käufer der spanischen Regierung auf. Soweit aus den Regierungsdokumenten bekannt ist, bringt er zunächst die 20 Poté-Bomber nach Spanien und versucht dort in Alcantarilla für die Spanische Republik eine Luftwaffe aufzubauen. Constancia de la Mora beurteilt diesen Versuch nicht gerade freundlich, doch sind ihre Urteile und möglicherweise auch dieses nicht selten von persönlicher Abneigung diktiert. Sie schreibt: Als die faschistische Rebellion begann, hatten wir 70 alte Apparate, darunter die Typen Breguet 19 und Neuport. Nach weniger als einem Monat waren wir gezwungen, die Verkehrsflugzeuge Fokker und Douglas für Kriegszwecke umzubauen, damit wir mit ihnen die auf Madrid marschierenden Kolonnen angreifen konnten. Die wenigen französischen Flugzeuge des spanischen Geschwaders waren ein bittersüßer Trank. Weder die ausländischen Flieger, die Malraux mitgebracht hatte, meist Söldner, die 50.000 Francs monatlich verlangten, noch die Flugzeuge selbst erfüllten das, was wir von ihnen erwartet hatten. Mit der verdeckten und offenen Einmischung der europäischen Großmächte, vor allem aber durch die militärische Hilfe Italiens und Deutschlands, schwindet die letzte Hoffnung auf eine rasche Niederschlagung der Rebellion durch die republikanische Regierung. Spanien wird jetzt zum Schlachtfeld der Ideologien und zum Übungsplatz für Hitlers Bombergeschwader. Sie hörten: Es lebe der Tod, die Tragödie des spanischen Bürgerkrieges. 41. Teil. Der erste Bombenangriff. Eine Niemandslandproduktion, 2017. Literaturhinweise. Ich verweise auf das Buch von Max Graf Hoyos. Es heißt Pedros y Pablos, erschienen in München 1939. Dann natürlich das Buch von Constancia de la Mora, Doppelter Glanz, die deutsche Übersetzung, erschienen in Berlin 1949. Und immer wieder natürlich der spanische Bürgerkrieg in Augenzeugenberichten, herausgegeben und eingeleitet von Hans-Christian Kirsch, erschienen im DTV-Verlag als Taschenbuch, aber ursprünglich im Karl-Rauch-Verlag Düsseldorf 1967. Spanien 1936. Vier noble Generale, vier noble Generale, Mamita mia, haben uns verraten, und die Faschistenstaaten schickten auch prompt Soldaten mit Bomben und Granaten, Mamita mia, zu blutgen Taten, zu blutgen Taten. Madrid, du Wunderbare, Madre, du wunderbare Mamita mia, dich wollten sie nehmen, dich wollten sie nehmen. Doch deiner treuen Söhne, doch deiner treuen Söhne, doch deiner treuen Söhne, Mamita mia, brauchst dich nicht zu schämen, brauchst dich nicht zu schämen. Und alle deine Tränen, und alle deine Tränen, und alle deine Tränen, Mamita mia, die werden wir rächen, die werden wir rächen. Und die verfluchte Knechtschaft, und die verfluchte Knechtschaft, und die verfluchte Knechtschaft, Mamita mia, die werden wir brechen, die werden wir brechen. Saludamos a nuestras cuatas y cuates oyentes de este programa, Niemandsland, en Contrabanda FM, una de las radios más chidas de toda Barcelona, porque es una radio libre. Y recuerda, eres lo que oyes. Schaut nach oben, wir fliegen über die Stadt. Supermänner, strotzen vor Kraft, wir sind mutig, feige, einfach nur krass. Wir können alles machen, wenn uns nur jemand sagt, was. Wir kommen ganz ohne Extra, nach 9 Monaten Lieferzeit. Haben eine Schraube locker, aber sind sofort betriebsbereit. Werden in Whisky getaucht und von Schiris verwarnt. Wir kommen als kleine Jungs getarnt und liefern Power on Demand. Sind mit Kumpels verschweißt, werden in Schablonen gepresst. Kommen ohne Garantie ab Werk mit Tränendrüsen defekt. Wir sind das Kraftstoffcoupé zwischen 2 Terminen gebaut. Und unsere Frauen laden unsere leeren Batterien auf. Schaut nach oben, wir fliegen über die Stadt. Supermänner, schrotzen vor Kraft. Wir sind mutig, feige, einfach nur krass. Wir können alles machen, wenn uns nur jemand sagt, was. Schaut nach oben. Wir sind gut betuchte Lumpen. Wir sind Macher und Entscheider. Ein Mashup aus Magnum, Rocky, Colt Sievers und MacGyver. Wir posieren in Posen, sind sensible Mimosen. Stehen unter Strom, arbeiten an Rechner und spielen an Konsolen. Wir umzäunen Gemäuer, ja, und wir streuen um die Häuser. Unsere Frauen finden alle unsere Freunde bescheuert. Wir können überall schlafen, wir brauchen manchmal Zeit für uns. Für uns ist lustig ein Gefühl, das ist auch eine Kunst. Stadt. Supermänner, strotzen vor Kraft. Wir sind mutig, feige, einfach nur krass. Wir können alles machen, wenn uns nur jemand sagt, was. Wir sind die frommsten Lämmer, verkrachte Penner, Gefühlsverklemmer, der kleinste gemeinsame Nenner. Wir sind Männer. Ich kenn einen, der heißt Lennart. Wir werden zu lange gepampert und dann sollen wir ans Lenkrad. Schaut nach oben, wir fliegen über die Stadt. Supermänner, strotzen vor Kraft. Wir sind mutig, feige, einfach nur krass. Wir können alles machen, wenn uns nur jemand sagt, was. Schaut nach oben, wir fliegen über die Stadt. Supermänner, strotzen vor Kraft. Wir sind mutig, feige, einfach nur krass. Wir können alles machen, wenn uns nur jemand sagt, was. Schaut nach oben. Insupportable ist eines der meistgebrauchtesten Wörter in letzter Zeit hier in Spanien. In vielen Landesteilen herrscht extreme Hitze, über 40 Grad. Die Waldbrände mehren sich. Für Spaniens Grüne zeigt sich hier bereits der Klimawandel. Insupportable heißt unerträglich. Das am meisten benutzte Wort dieser Tage in Spanien. Wie gesagt, die Bevölkerung auf der Iberischen Halbinsel durchlebt eine Hitzewelle mit Spitzenwerten im Süden des Landes von bis zu 46,9 Grad. Vor 2 Wochen sprach das Wetteramt die höchste rote Warnstufe wegen hohen Temperaturen in 6 der insgesamt 50 Provinzen aus. Über weitere 21 Provinzen wurde die orange oder gelbe Warnstufe verhängt, darunter die Hauptstadt Madrid. Dort stieg das Thermometer am Donnerstag vor 2 Wochen auf über 40 Grad und an diesem Wochenende soll es wieder so warm werden. Das Wetteramt warnt vor Aktivitäten im Freien und davor, sich in den Mittagsstunden der Sonne auszusetzen. An Schlafen ist in weiten Teilen Spaniens im Moment nicht zu denken, liegen die nächtlichen Temperaturen doch vielerorts deutlich über 20 Grad. Es ist bereits die zweite Hitzewelle in diesem Jahr. Die erste verzeichneten Spanien und Portugal in der letzten Frühlingswoche im Juni. Zu den hohen Temperaturen kommt fehlender Niederschlag. In Spanien und Portugal ist es so gut wie trocken. So trocken wie seit Mitte der 1990er Jahre nicht mehr. Ende Mai lagen die Wasserreserven landesweit 23% unter dem langjährigen Mittelwert. Auch der Wein vertrocknet an den Reben. Während sich die Mächtigen dieser Welt in Hamburg auf dem G20-Gipfel vor entscheidenden Klimamaßnahmen herumdrückten und man dem Imperator Trump jede einzelne Sache abringen musste, jedes kleinste Zugeständnis und die US-Industrie sich dagegen wehrt, die fürchterlichen CO2-Ausstöße zu vermindern, geht der Planet anscheinend so nach und nach vor die Hunde. Die Waldbrände in Spanien mehren sich. Spaniens Landwirtschaftsverbände befürchten ein katastrophales Jahr. Die Getreideernte lag dieses Jahr ein Drittel unter der von 2016. Bei Obst und Oliven erwarten die Produzenten ebenfalls schlechte Erträge. Und wenn es nicht bald regnet, wird es auch für die Winzer ein mieses Jahr. Die spanische Regierung bereitet ein Gesetz vor, das den Landwirten mit billigen Krediten sowie einer zinsfreien Stundung der Sozialversicherungsbeiträge unter die Arme greifen soll. Sie nennen es Hitzewelle, dabei ist es der Klimawandel, erklärt der Vorsitzende der spanischen Grünen, Equo, Juancho Uralde, der über die Liste von Podemos im spanischen Parlament sitzt. Er verweist auf Studien, die belegen, dass die Durchschnittstemperatur schneller steigt als erwartet. Vor allem, dass es nachts nicht mehr abkühlt. Das trägt dazu bei. Eine der Untersuchungen hat die Stadtverwaltung von Barcelona unter Bürgermeisterin Ada Colau zusammen mit dem katalanischen Wetteramt erstellt. Demnach wird Barcelona künftig von bis zu 4 Hitzewellen im Jahr heimgesucht werden. Wenn wir in Spanien 3 oder 4 solcher Hitzewellen im Jahr haben, wird sich das nicht nur auf die Gesundheit auswirken, sondern auf wichtige wirtschaftliche Sektoren wie den Tourismus, warnt zum Beispiel Miguel Ángel de Zabala, Forscher an der Universität Alcalá. Ein warmer Sommer am Strand ist eine gute Reklame, unerträgliche Hitze nicht. Immer das, was ich nicht hab. Guck mal auf die andere Seite, wie das alles glitzert. Gib mir die Doppelkäse Bolognese Pizza. Die Party mega Jumbo Family, doch bitte den Belag im Boden bisschen dicker. Ich bin nicht Jack the Ripper, doch bei mir ist immer Stichtag. Heute ist mein Man und irgendwann Wichser. Als ich Knirps war, wollte ich nichts außer erwachsen werden. Autofahren, Kippen rauchen, Bierflaschen leeren. Doch 20 Jahre später wollte ich wieder zurück. Keine Miete, keine Mails, keine Pflichten für mich. Es macht mich wirklich verrückt, doch es ist wie es ist. Ich will die meisten Dinge nur so lang haben, bis ich sie krieg. Und sobald ich was besitze, find ich's nicht mehr so doof. Nicht mal der klitzekleinste Fehler entgeht meinem Bewertungsmikroskop. Mann, ich find immer was, außer die Zufriedenheit. I can get no Rolling Stones mäßig, ihr wisst Bescheid. Guck mich nicht so an, ich kann doch nichts dafür. Mir geht's genau wie dir, ich hab auch ein Problem mit mir. Mir geht's genau wie dir, ich hab auch ein Problem mit mir. Mir geht's genau wie dir, ich hab auch ein Problem mit ich. I tell you, no lie, this is how I feel. I'm for real, yeah. For real, yeah. Aha. Ey Mann, ich hab nicht, was ein Rapper braucht. Denn wenn mir jemand sagt, ich hätte es drauf, sag ich ihm, ich geb mir Mühe. Ich bin ne Stereotype mit nem Mono-Lebenslauf. Mein Leben ist die Bühne, aber jetzt chill ich gerade im Backstage-Raum. Ich bin nicht schlecht gelaunt. Es gehört zu meinem Stil, dass ich so selten lächle. Das Leben ist ein offenes Buch für mich, nur leider leide ich an der Leseschwäche. Ich lieb das Kontra und die Gegensätze. Und drum geh ich, wenn ihr rechts geht, immer links rum. Ganz egal, wohin ihr lauft, es ist nie meine Richtung. Und jetzt gebt's euch alle zu, ihr habt euch gegen mich verbündet. Denn ich bin Vegetarier, bis ihr den Grill anzündet. Und weil ich weiß, wie die Dinge laufen, trink ich heute keinen Tropfen und geh morgen richtig saufen. Ey, ihr müsst nur immer ein bisschen schwarz sehen und am Ende sein. Und schon seid ihr im Fluss, Schuster, state of mind. Und jetzt schau mich nicht so an, ich kann ja auch nichts dafür. Mir geht's genau wie dir, ich hab auch ein Problem mit mir. Mir geht's genau wie dir, ich hab auch ein Problem mit mir. Mir geht's genau wie dir, ich hab auch ein Problem mit ich. Her. Ich mach einen Moonwalk stylisch wie Michael Jackson. Ich krieg nur nach einem halben Meter immer Seitenstechen. Ich trag schon gerne bisschen dicker auf. Fühl mich oft wie ein Marktschreier, der seinen gammligen Fisch verkauft. Aber warum behaupt ich so'n Scheiß? Naja, ich red erst, dann denk ich und das auch nur vielleicht. Bin ein Kindskopf, der wohl nicht denkt, dass er groß älter wird. Denn immer wenn's um Kinder geht, dann sag ich jetzt noch nicht. Hör auf mein Bauchgefühl, denk, dass sich der Rest ergibt. Und will nicht immer hören, was da rein rechnerisch jetzt besser ist. So fällt's nicht schwer, eine Entscheidung zu treffen. So fällt es eher schwer, danach nicht die Seite zu wechseln. Denn was ich heute in Stein meißel, ist morgen für mich überholt. Danke, lass die Heizung aus, ehrlich, ich fühl mich wohl. Obwohl, ein klein bisschen vielleicht doch. Obwohl, ja, jetzt wird die Luft trocken, nee, vergiss es. Ey, manche nennen mich launisch. Aber an manchen Tagen, da erkenne ich mich auch nicht. Kann nur den Kopf schütteln und denken, dieser Mensch ist unglaublich. Hat Angst, dass er erfriert, wenn er im brennenden Haus sitzt. Guck mir nicht so an, ich kann da nichts dafür. Mir geht's genau wie dir, ich hab auch ein Problem mit mir. Mir geht's genau wie dir, ich hab auch ein Problem mit mir. Mir geht's genau wie dir, ich hab auch ein Problem mit ich. Contra FM Radio Libre en Barcelona. Thank you. Die mediale Nachbehandlung der G20-Krawalle, der G20-Ausschreitungen, des G20-Bullenpogos und wie man das auch immer nennen mag, hat begonnen und ist immer noch im Gange und es gibt fast gar kein Ende. Die Leute fragen sich immer noch, was ist passiert, wie konnte das passieren und was ist die Wahrheit? Die einen sagen dies, die anderen sagen das. Die Demonstranten behaupten natürlich, die Polizei hat angefangen, hat uns zusammengeknüppelt. Die Polizei sagt nein, wir wurden aus der Menge heraus angegriffen und beworfen mit Flaschen und Steinen und so weiter und so weiter. Wir hatten ja schon Position bezogen zu diesem Thema, das brauchen wir nicht nochmal zu wiederholen. Aber es gibt noch ein paar interessante Aspekte nachzuliefern zu diesem Thema. Und zwar, erst einmal habe ich hier aus der jungen Welt einen Nachtrag zum Thema Repressalien und Repression beim G20-Gipfel. Da möchte ich gerne mal reinhören. Um 10.30 Uhr sind BSE-Einheiten in den Laden reingestürmt, mit Schildern, haben geschrien, alle auf dem Boden, haben uns dann gefesselt und haben dann angefangen, im Haus und im Keller Türen aufzubrechen. Wir haben ihnen gesagt, dass wir über Schlüssel verfügen. Das hat sie nicht interessiert, sie haben weitergemacht. Der Einsatzleiter hat uns dann angeboten, dass eine Person, eine Freundin von uns, die hier nebenan wohnt und von außen gekommen war, als Zeugin fungieren kann. Die ist auch Mitglied in unserem Vereinsvorstand. Und noch eine zweite Person. Wir konnten dann der Untersuchung beiwohnen, als Zeuge. Mhm. Wobei man sagen muss, dass wir ja nicht dabei waren, als die Räume geöffnet wurden. Von daher können wir auch nicht sagen, ob was hier hinzugefügt wäre. Das haben wir dann später erfahren, dass in ihrer gesamten, zum Bestand ihrer gesamten Hundertschaft, mit der sie vorgefahren waren, auch ein Sprengmittelentschärfungsfahrzeug sich befand. Was sie in ihren Koffern hatten und dergleichen, das ist uns unbekannt geblieben. Nach etwa 2 Stunden, kurz vor 14 Uhr, kamen sie und erklärten, dass die Durchsuchung jetzt beendet wäre und dass sie eigentlich auch nichts gefunden hätten. Das gab den Ausruf von einem, sie hätten gefunden, was sie suchen, was immer damit gemeint war. Auf jeden Fall haben sie in unseren Räumen, das haben uns die Anwälte auch erklärt, nichts gefunden. Die Wohnung hier unten im Erdgeschoss ist vollständig verwüstet worden. Der Freund der Bewohnerin ist am Bein schwer verletzt worden. Sie sind einfach über ihn, als er gefesselt am Boden lag, rübergetrampelt und nach meiner persönlichen Meinung ist es so gewesen, dass die Sicherheitsbehörden in dieser Stadt und in diesem Land um diese Veranstaltung in den Messehallen durchzuführen, sich genau überlegt haben, wer hier in der Lage ist, da den Widerstand dagegen zu organisieren. Und dazu gehören wir hier als dieses Zentrum. Wir sind hier eben bekannt als, ich sage jetzt mal, antiimperialistische Linksradikale. Wir machen völlig legale, offene Arbeit, aber uns wird gern unterstellt, dass wir auch andere Arbeit machen. Das ist so, seitdem ich hier arbeite, und das ist eine ganze Reihe von Jahren, das erste Mal, dass solch Überfall erfolgt. Diese Begründung Gefahr im Vollzug ist für uns schon was Neues, ja. Das ist so zu erwarten gewesen, nachdem im Dezember, Anfang Dezember hier schon die Außenministerkonferenz der OSZE stattgefunden hat, unter dem Schutz von

irgendwie einen großen Anlass brauchen, um gewalttätig zu werden. Sei das wie Fußball oder rechte Glatzen oder Hooligans. Wenn einer von denen sich angegriffen fühlt, fühlt sich der ganze Verein angegriffen. Und dann steigert sich die Gewalt sofort enorm. Ja. Und da warten die im Prinzip nur drauf. Und das heißt dann, dass man auch in gewisser Weise Übertretungen nicht akzeptiert oder respektiert, aber man reagiert da nicht drauf, um denen nicht den Anlass zu geben, loszulegen. Insofern kann man fragen, ob das eine schlaue Strategie war. Wenn eine bestimmte Schwelle überschritten ist, von dass sozusagen das zivilisierte Verhalten abgehakt ist, ja, und am Haken hängt, und die Grenzen von Anstand und Zivilisation nicht mehr gelten, dann machen auch Leute mit, die das sonst nicht machen würden. Auch beim Plündern, auch beim Brandschatzen. Wenn das so weit kommt, ich meine, es geht ja nicht nur darum, dass die Geschäfte geplündert worden sind und der Eigentum beschädigt wurde, sondern es ist ja auch die Gesundheit und das Leben der Polizisten und Polizistinnen wird da ja auch aufs Spiel gesetzt, ja. Und da wird sicherlich untersucht werden müssen, wer hier für die Entscheidung und die Verantwortung trägt. Im europäischen Vergleich und erst recht im internationalen Vergleich genießen die deutschen Polizeien ein sehr hohes Vertrauen. Wenn jetzt aber ein ganzes Stadtviertel in Mitleidenschaft gezogen wird, dann haben diese Leute was mit der Polizei zu tun gehabt, insofern als sie erlebt haben, dass die Polizei ohnmächtig war gegenüber diesem Wahnsinn, der da passiert ist. Das wird deren Vertrauen in die Polizei nachhaltig beschädigen. Sie hören Niemandsland 91.4 FM, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren. Ein heißer Sommermittag hier im Zentrum von Barcelona, kurz vor 11. Hier im Studio gefühlte 32 Grad. Wir sind live dabei. Niemandsland, eine Sendung über deutsche Kultur, Politik, Geschichte und Hintergründe, Aktuelles. Der dritte Beitrag in diesem Komplex Nachbehandlung zum G20-Gipfel stammt von den ARD-Studios. Hier schildert die offizielle Presse und die Polizei selber, wie sie das gesehen hat und erlebt hat. Es werden junge Polizisten und Polizistinnen befragt. Unser Kriminologe hat es ja gerade gesagt, wie die Dynamik, die Gruppendynamik während dieser Polizeieinsätze funktioniert, wie dann der Hordentrieb, aber auch der Korpsgeist überhand nimmt und wenn sie Spielraum haben und freie Hand haben, dann passiert eben was passiert. Es kommt zu Knüppelaktionen. Bremer Polizisten sind hier dabei, über ihren Einsatz zu berichten. Das kann man nicht mehr trainieren. Auch diese Vielfältigkeit, auch die Wurfgeschosse, die zum Einsatz gekommen sind, die man aufgefunden hat, da kann man sich geistig drauf vorbereiten. Aber ich glaube, man kann das nicht trainieren, wenn ich jetzt im Training sage, ich werfe jetzt einen Molotow-Cocktail auf dich, reagier mal. Uwe Garlichs war am Wochenende in Hamburg dabei. Auch vier Tage danach beschäftigen ihn die Straßenschlachten an der Schanze. Dass von überall ein Stein fliegen kann, dass von überall eine Flasche fliegen kann. Und auch so in der Masse. Also ich sag mal, beim Fußballspiel hat man vielleicht so eine grobe Richtung, von wo was kommen könnte. Das hatte man dort in der Schanze nicht. Das konnte von überall kommen. Für Bianca Thiel war G20 der erste Großeinsatz. Die junge Bereitschaftspolizistin ist eine aus Garlichs Hundertschaft. Als man dann dieses Ausmaß gesehen hat mit den brennenden Barrikaden, die dort überall waren, wo wir auch zum Teil halt rüber marschieren mussten, wo wir durchgefahren sind mit den Fahrzeugen, mit dem geplünderten Rewe, der ja in den Medien waren, war schon kriegsähnlich auf jeden Fall. Es zieht sich wieder eine Stunde. Man fragt sich natürlich, wie lange bin ich jetzt noch im Einsatz? Was erwartet mich überhaupt noch in diesem Einsatz? Werde ich noch verlegt? Gehe ich noch irgendwo hin, wo es noch gefährlicher ist? 20.000 Polizisten waren in Hamburg im Einsatz. Offenbar immer noch zu wenige. In vielen Fällen mussten sie mit nur 3 Stunden Schlaf pro Nacht auskommen. Es ist schwer vertretbar, aber ich habe mit vielen Kollegen gesprochen. Aber keiner ist daran gesagt, das geht so nicht. Jeder hat irgendwo, lebt in dieser Lage und hat auch das Verständnis, dass es einfach so ist, wie es ist. Ich stand unmittelbar neben dem Wasserwerfer, vorne in der Absperrung. Da waren wir, glaube ich, 24, 25 Stunden schon im Dienst. Und wir sind dann doch tatsächlich im Stehen, bin ich eingeschlafen, mir sind die Augen zugefallen und ich bin gegen den Wasserwerfer gekippt. Also wäre der Wasserwerfer nicht da gewesen, dann wäre ich einfach umgefallen. Man kann sich dann im Nachhinein drüber beschweren. Aber jeder, der nach 3 Stunden aufsteht, der weiß, warum das so ist. Weil andere Kollegen im Einsatz sind, die Gefahren ausgesetzt sind und Unterstützung brauchen. Aber das motiviert auch Kollegen. Permanent werden die Polizisten angefeindet und angegriffen. Doch unkontrolliert zurückschlagen dürfen sie nicht. Den Flaschenwerfer, den sehen sie eigentlich nicht. Die Flasche kommt natürlich feige aus dem Hintergrund, genauso wie der Stein. Also man muss sich beherrschen. Es ist schwer. Ich weiß es selber aus dem eigenen Leben heraus, es ist schwer. Ich wurde eigentlich die ganze Zeit nur angeschrieben mit Fuck the Police, Fuck the Police. Vor mir stand jemand mit einem Schild in der Hand, wo drauf stand Fuck the Police. Ich wurde eigentlich die ganze Zeit nur angeschrien. Da ist keine normale Konversation möglich. Und darauf einzugehen macht natürlich auch recht wenig Sinn. Deswegen sagt man einfach am besten nichts. Der Einsatz lässt die junge Polizistin nicht los. Hamburg begleitet sie bis in den Schlaf. Meine Mitbewohnerin hatte mir die letzten Tage schon gesagt, dass ich nachts was verarbeitet habe, da ich mich doch schon sehr oft hin und her gewälzt habe. Anscheinend verarbeitet der Körper doch schon einiges im Schlaf, was man selbst so aktuell nicht mitbekommt. Übrigens, während des Gipfels schlug dem Polizisten nicht nur Ablehnung entgegen. Viele Bürger am Straßenrand, die mit Daumen hoch, die uns mit Kaffee versorgt haben, die uns mit Müsli-Riegel versorgt haben, die Kräfte, die dort standen haben, wirklich betüdelt haben. Es gab ja sogar mal, dass auch Kräfte eine Laola-Welle gemacht haben an vorbeiziehenden Demonstranten. Und das sind wirklich schöne Momente dann. Ne? Und dann weiß man auch, dass man Rückhalt hat. Yeah. Niemand's Això és Niemand's Land. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 29. Juli 2017. Es ist 11 Uhr und hier beginnen die kommentierten Meldungen und Nachrichten und Katastrophen. Beginnen werden wir mit Spaniens Politik. Meki Messer hat von allem nichts gewusst. Rajoy weiß von nichts. Spaniens Regierungschef sagte in Korruptionsskandal vor Gericht als Zeuge aus. Der Richter verhinderte, dass er sich um Kopf und Kragen redete. Wir erinnern an die unglaublichen Korruptionsskandale der letzten Jahre hier in Spanien, die wir immer wieder beleuchtet und analysiert haben im Niemandsland. Nun steht der oberste Pate dieser ganzen Organisation, die sich politische Partei nennt, in Madrid vor Gericht. Vor Spaniens Justiz sind nicht alle gleich, schreibt zum Beispiel Frau Carmela Negrete in der Jungen Welt an diesem Mittwoch. Als Ministerpräsident Mariano Rajoy am Mittwoch als erster Regierungschef in der Geschichte Spaniens vor der Audiencia Nacional aussagen musste, eine Gerichtsinstanz, die normalerweise über Fälle von Terrorismus und organisierter Kriminalität urteilt, brauchte er sich nicht an den Zeugentisch direkt vor dem Richter zu setzen, sondern durfte an der Stirnseite des Gerichtssaals Platz nehmen, auf gleicher Höhe wie der Vorsitzende. Damit sollte verhindert werden, dass in den Medien Bilder vom Regierungschef auf der Anklagebank erscheinen. Formell angeklagt sind im Fall Gürtel unter diesem Code, ermittelte die Staatsanwaltschaft ursprünglich gegen den Unternehmer Francisco Correa, dessen Nachname übersetzt Gürtel bedeutet, lediglich der frühere Schatzmeister der regierenden Volkspartei PP, Luis Bárcenas, und Dutzende weitere Verdächtige. Die politische Verantwortung von Parteichef Rajoy ist jedoch außerhalb der eigenen Reihe nahezu unbestritten. Vor Gericht versuchte sich der Ministerpräsident am Mittwoch aus der Affäre zu ziehen. Eifrig unterstützt wurde Rajoy dabei vom Präsidenten des Staatsgerichtshofs, einem gewissen Herrn Ángel Hurtado, der immer wieder unbequeme Fragen als nicht zulässig zurückwies. Una pregunta no pertinente, hieß es da immer. Zu Beginn der Befragung hatte Rajoy nämlich ausgesagt, dass er sich mit den Finanzangelegenheiten seiner Partei überhaupt nicht ausgekannt habe, weil diese nicht in seinen Aufgabenbereich gefallen seien. Deshalb lehnte Hurtado auch einen Antrag von José Mariano Benítez de Lugo ab, der als Nebenkläger die Vereinigung Demokratischer Rechtsanwälte für Europa, ADADE, vertritt. Er hatte eine Gegenüberstellung von Rajoy und Bárcenas verlangt. Dieser hatte nämlich ausgesagt, Rajoy und weiteren PP-Politikern über mehrere Monate einen zweiten Lohn ausgezahlt zu haben. Das heißt, diese berühmten Bestechungsgelder, die von Firmen und der Industrie direkt in die Taschen der Politiker flossen. Die Rede war von einer Buchhaltung B. Das Nebeneinkommen stammte demnach vor allem aus illegalen Parteispenden von Bauunternehmern, die sich im Gegenzug große Aufträge erhofften und sicherten. Rajoy wies die Vorwürfe zurück. Er habe niemals eine parallele Zahlung von seiner Partei bekommen. Sollte im laufenden Prozess gegen Bárcenas allerdings bewiesen werden, dass Rajoy doch Empfänger solcher Zahlungen gewesen ist, wäre eine Lüge vor Gericht nachgewiesen. Musik. Ansonsten waren Floskeln wie »Ich erinnere mich nicht« oder »Ich weiß von nichts« die häufigsten Aussagen des Regierungschefs. Kritisch wurde es für den Ministerpräsidenten, als er wegen einer kurzen Nachricht befragt wurde, die er 2012 per SMS an den damaligen, schon unter Anklage stehenden, im Knast sitzenden Schatzmeister gesendet hatte. Darin hatte er Bárcenas Mut gemacht. »Luis, nichts ist einfach, aber wir tun, was wir können. Kopf hoch!« Die Anklage wollte von Rajoy wissen, was er damit sagen wollte, und dieser redete sich fast um Kopf und Kragen. Ich hätte auch jeden anderen Satz benutzen können. Er bedeutet gar nichts. Wir tun, was wir können, bedeutet, dass wir tun, was wir können. So druckste er da herum. Er sagte einfach nur, hacemos lo que podemos significa que hacemos lo que podemos. Dass wir nichts getan haben, was in irgendeinem Prozess schaden könnte, das fügte er noch hinzu. Zum Glück für Rajoy griff Richter Hurtado rechtzeitig ein und sagte ganz kalt, nächste Frage. Vor dem Gerichtsgebäude demonstrierten hunderte Menschen. Die Opposition forderte Rajoy zum Rücktritt auf. Es ist kaum nachvollziehbar, dass wir so weit gekommen sind, dass der Präsident der Regierung als Zeuge in einem Korruptionsfall aussagen muss und nichts passiert, erklärte der Chef der Vereinigten Linken, Izquierda Unida, Alberto Garzón, über Twitter. Worum geht es eigentlich? Es geht um eine gigantische Korruption. Es ist eine Summe, die kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen. Die Korruption in der Partido Popular erreichte gigantische Ausmaße. 87 Milliarden Euro jährlich. Ja, Sie haben richtig gehört. 87 Milliarden Euro jährlich. Rajoy soll ein Begünstigter gewesen sein. Genau, in der Krise, bei all den Kürzungen, den Rentnern hat man es weggenommen, den Kranken hat man die Betten unterm Hintern weggezogen, den Sozialküchen hat man das Essen weggenommen, den Kindern hat man das Schulessen gestrichen und diese Herrschaften haben 87 Milliarden Euro verprasst. Es ist das Bild, das Spaniens Konservative also am meisten fürchteten. Mariano Rajoy als Zeuge vor dem spanischen Sondergericht für Terrorismus und organisiertes Verbrechen, der Audiencia Nacional, schreibt hierzu der Spiegel zum Beispiel. Der Ministerpräsident muss zur illegalen Finanzierung seiner Partido Popular PP Stellung beziehen. Das Gericht, das für das Mammutverfahren in einem eigens eingerichteten Saal in San Fernando, einem Vorort von Madrid, tagt, behandelt seit Oktober die PP-Finanzen von 1999 bis 2005. Die Ermittlungen laufen unter dem Codenamen Gürtel, den haben wir gerade schon erklärt. Es ist der Nachname des Kochs der Parteimafia, Francisco Correa. Etwa 100 Demonstranten hielten also in der Nähe des Gerichtsgebäudes Banner in die Höhe. Sie riefen Slogans, mit denen sie der konservativen Volkspartei vorwarfen, Korruption zu vertuschen. Einige hatten Schilder, auf denen stand »Mafia raus, Demokratie rein«. Rajoy ist der erste amtierende spanische Regierungspräsident, der vor Gericht erscheinen muss. Er hatte bis zum Schluss versucht, seinen Auftritt vor Gericht zu verhindern. Die Richter entschieden, Rajoy sei nicht als Ministerpräsident, sondern als normaler Bürger geladen. Zu Beginn seiner Ausführungen schwor er, nur die Wahrheit zu sagen. Befragt nach dem zweifelhaften Finanzgebaren seiner Partei, antwortete der Regierungschef, er habe sich nie mit Buchführung befasst. »Ich habe mich niemals um die wirtschaftlichen Belange in der Partei gekümmert«, sagte Rajoy vor den drei Richtern. Rajoy hatte im fraglichen Zeitraum hohe Ämter in Partei und Regierung inne. Unter dem damaligen Regierungschef und PP-Präsidenten José María Aznar war er Minister in verschiedenen Ressorts, Vize-Generalsekretär und Generalsekretär der PP. 2004 löste Rajoy Aznar an der Parteispitze ab. Über das Netzwerk Gürtel flossen in dieser Zeit rund 863 Millionen Euro in die PP-Kassen. Es gab also keinen Auftrag ohne Zahlung. Das System war einfach. Wer einen öffentlichen Auftrag wollte, zahlte, ob in PP-regierten Gemeinden, Regionen oder auf nationaler Ebene. Correa kaufte Gemeindegrundstücke und verkaufte sie zu überhöhten Preisen weiter. Ein Teil des Profits ging an die PP. Ähnlich verfuhr Correa auch mit öffentlichen Aufträgen. Correas Unternehmen organisierte ferner die Wahlkämpfe der PP, die Prunkhochzeit zum Beispiel der Tochter Aznars oder Kindergeburtstage für Minister, ferner Reisen und teure Autos für mehrere Bürgermeister und so weiter und so weiter. Lassen Sie da Ihrer Fantasie freien Lauf, meine Damen und Herren. Correa, genannt Don Vito, drohen nun 125 Jahre Gefängnis. Insgesamt soll die Korruption, die Spanier, so eine Studie mehrerer Universitäten und der Nationalen Kommission für Märkte und Wettbewerb, seit den späten 1990er Jahren jährlich, Achtung, jährlich, nicht nur einmal, 87 Milliarden Euro gekostet haben. Allein die Korruption im Zusammenhang mit Aufträgen der öffentlichen Hand belaufe sich auf 48 Milliarden jährlich, rund 4,5% des Bruttoinlandsprodukts. Weitere Ereignisse im Korruptionssumpf lassen sich hier in diesem Zusammenhang vermelden. Ab und zu stirbt natürlich auch jemand. Es sind schon einige unter rätselhaften Umständen umgekommen. Der letzte Tote im Korruptionssumpf ist ein gewisser Miguel Blesa. Offiziell Selbstmord. Nach dem Selbstmord des Ex-Bankers Miguel Blesa will der regierende Partido Popular zur Tagesordnung übergehen. Aber das dürfte schwerfallen. Der Ex-Banker Miguel Blesa gilt als eine der Symbolfiguren von Spaniens Finanzkrise und Spaniens Prasserei. Mehr als 10 Jahre lang stand der Günstling des früheren Ministerpräsidenten José María Aznar an der Spitze der größten Banken des Landes. Im Februar dieses Jahres war er zu 6 Jahren Haft verurteilt worden. Am Mittwoch vergangener Woche fand man Blessas Leiche in einem Jagdanwesen im südspanischen Córdoba mit einer Gewehrkugel in der Brust. Laut Autopsiebericht soll er sich selbst getötet haben. Der Suizid dürfte vor allem seinem Entdecker und Förderer gelegen kommen, für den der 69-Jährige zu einem Risiko geworden war. Als am Freitag die Urne mit Blessas Asche beigesetzt wurde, verweigerte Aznar ihm die letzte Ehrenerweisung. Als Strippenzieher der postfrankistischen Regierungspartei Partido Popular, PP, scheute der frühere Regierungschef das Licht der Öffentlichkeit aus nachvollziehbaren Gründen. Denn während die Finanzkrise Millionen Menschen in Arbeitslosigkeit und Armut stürzte und der EU-Steuerzahler 23 Milliarden Euro für die Rettung spanischer Banken aufbringen mussten, verjubelten die Profiteure der Krise Millionensummen für Schmuck und auf Jagdsafaris. Bundeskanzler Helmut Kohl ermöglicht hatten das Blessa und dessen noch lebender Nachfolger an der Spitze des notverstaatlichten Finanzkonzerns Bankia, der frühere Chef des Internationalen Währungsfonds IWF, ein gewisser Herr Rodrigo Rato, über den haben wir hier auch schon ordentlich berichtet. Beide verdankten Aznar und der PP-Partei ihre Führungsposten. Blessa hatte seinen späteren Protégé in den 1970er Jahren kennengelernt, während sich beide gemeinsam auf die Steuerinspektorenprüfung vorbereiteten. Seitdem verband sie eine innige Kumpanei. Als Aznar 1996 zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, brachte er seinen alten Studienfreund an der Spitze der Caja Madrid, des viertgrößten Geldinstituts des Landes, unter, obwohl dieser keinerlei berufliche Erfahrung im Bankgeschäft hatte. Durch Inkompetenz, Amigo-Geschäft und Korruption wirtschaftete Blesa die Caja Madrid bis 2009 ordentlich herunter, so dass sie mit 6 anderen maroden Geldinstituten zur Bankia fusioniert, verstaatlicht und schließlich, als das gesamte spanische Finanzsystem kurz vor dem Zusammenbruch stand, vom Staat aufgefangen werden musste. Anfang 2010 musste Blesa seinen Posten natürlich räumen. Die Tageszeitung El País bezeichnete ihn, den Mitverantwortlichen für die spanische Bankenkrise, wegen seiner guten PP-Kontakte auch als Bankier Aznars. Dem früheren Ministerpräsidenten, der heute über seine FAES-Stiftung ultrarechte Gruppierungen in Lateinamerika fördert, war die einstige Nähe zu dem korrupten Pleitebanker jedoch später lästig geworden. Blesa und Rato, der unter Aznar Wirtschaftsminister und später Blessas Nachfolger an der Bankenspitze wurde, waren im Frühjahr wegen der Ausgabe schwarzer Firmenkarten, das waren die sogenannten Visa Black Cards, zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Aufsichtsratsmitglieder, Topmanager und Politiker hatten mit den speziellen Kreditkarten jahrelang private Ausgaben wie Kleidung, Restaurantsbesuche, Schmuck, Luxusreisen und sogar Safaris in Afrika zu Lasten der Banken abgerechnet. Das heißt zu Lasten der Steuerzahler. Wie die Ermittlungen ergaben, hatte Blesa mit seiner Karte in einer einzigen Nacht 9.000 Euro im Hotel Ritz ausgegeben. Rato kaufte im März 2011 an einem einzigen Tag für 3.457 Euro alkoholische Getränke. Mit seinen 2 Kreditkarten verjubelte der ehemalige IWF-Chef insgesamt 99.000 Euro. Auf dem Höhepunkt der spanischen Finanzkrise schleuste die feine Gesellschaft auf diese Art rund 12 Millionen Euro am Fiskus vorbei. Zwar wurde Rato, nachdem der Skandal Anfang 2015 herausgekommen war, aus der PP ausgeschlossen und Blesser kann nun niemanden mehr belasten. Doch die engen Bande zu den korrupten Gefolgsleuten bleiben an Aznar und seiner PP kleben wie Hundekot am Schuh. Die Mafia-ähnlich agierenden Bankengangs sind nur Teil eines Korruptionssumpfes, der die rechte Regierungspartei seit Jahren in Atem hält. Mitte Juni 2017 hatte das Linksbündnis Unidos Podemos, vereint können wir es, als drittstärkste Parlamentsfraktion deshalb ein Misstrauensvotum gegen den PP-Ministerpräsidenten Mariano Rajoy eingebracht und gefordert, sein Kabinett wegen der Verstrickung in zahlreiche Korruptionsfälle abzusetzen. Irene Montero, Fraktionschefin von Unidos Podemos, warf den PP-Politikern vor, sich als Parasiten an den Institutionen des Landes bedient und zu Lasten der Bürger bereichert zu haben. Bitten Sie um Entschuldigung und geben Sie das Geraubte zurück, forderte sie. Mach das Massenmedium. Reale Chancen auf eine Mehrheit im Parlament hatte der Vorstoß der Linken jedoch nicht. Nicht zuletzt, weil die sozialdemokratische PSOE, die Rajoy im Herbst 2016 durch Stimmenenthaltung erneut zur Mehrheit verholfen hatte, ihn auch diesmal im Sattel hielt. 82 Volksvertreter, darunter die Deputierten linker Parteien aus Katalonien und dem Baskenland, hatten für den Antrag gestimmt. 170 dagegen und 97 Abgeordnete, darunter die 84 der PSOE, enthielten sich. Obwohl Rajoy und seine PP-Leute ihren Hals damit gerade noch einmal aus der Schlinge ziehen konnten, gibt sich Podemos-Chef Pablo Iglesias optimistisch. Zitat: Zustimmungen und Enthaltungen machen deutlich, dass es eine Mehrheit gibt, um die PP abzusägen. Hören wir nun die aktuellen Nachrichten vom heutigen Samstag, dem 29. Juli, übernommen von der Tagesschau 100 Sekunden. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Angreifer von Hamburg war Flüchtling. Der Mann konnte wegen fehlender Papiere nicht abgeschoben werden, so Hamburgs erster Bürgermeister Scholz. Bei der Messerattacke in einem Supermarkt hatte der 23-jährige Täter gestern einen Menschen getötet und 5 weitere verletzt. US-Präsident Trump will verschärfte Sanktionen unterzeichnen. Das teilte das Weiße Haus mit. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen Russland, Iran und Nordkorea. Zuvor hatten bereits das Repräsentantenhaus und der Senat zugestimmt. Trump wechselt Stabschef im Weißen Haus aus. Der Heimatschutzminister und Ex-General Kelly übernimmt den Posten vom bisherigen Amtsinhaber Priebus. Diesem wird unter anderem vorgeworfen, interne Informationen an die Medien weitergegeben zu haben. Nordkorea bestätigt Test einer Interkontinentalrakete. Dies sei eine ernste Warnung an die USA, so Staatschef Kim Jong-un. Der Abschuss zeige die Fähigkeit, jederzeit auf das gesamte US-Festland zu schießen. UN-Generalsekretär Guterres verurteilte den Test. Verstärkung für internationale Raumstation angekommen. 3 Raumfahrer aus Italien, Russland und den USA dockten in der Nacht an der ISS an. Damit ist die Besatzung wieder komplett. Das Wetter, nördlich und in der Mitte teils dichte Wolken und auch Schauer, im Süden und Osten meist freundlich. Später am Alpenrand einzelne Gewitter. Höchstwerte 19 bis 30 Grad. Moskau. Russland und China haben am Dienstag eine gemeinsame Militärübung in der Ostsee begonnen. Wie das russische Nachrichtenportal Sputnik am Dienstag berichtete, werden die Flotten der Großmächte 2 Tage lang Luftabwehr- und Anti-U-Boot-Einsätze üben. Bereits am Freitag legten die Schiffe der chinesischen Marine in der Hafenstadt Baltijsk in der russischen Exklave Kaliningrad an. Bisher hatten gemeinsame Manöver nur im Pazifik stattgefunden. Die Militäraktion sei deswegen von geopolitischer Bedeutung, sagte ein Militärexperte gegenüber der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti. Tegucigalpa. Honduras bleibt das für Frauen gefährlichste Land Zentralamerikas. Wie die Gewaltbeobachtungsstelle der Nationalen Autonomen Universität in Tegucigalpa am Montag Ortszeit mitteilte, wurden von Januar bis Juni 187 Frauen Opfer von Gewaltverbrechen. Damit werde statistisch alle 18 Stunden eine Frau ermordet. Verantwortlich seien meist die Lebensgefährten der Opfer, erklärte die Direktorin der Beobachtungsstelle, Mictonia Ayestas. Das Schlimmste ist, dass in der Mehrzahl der Fälle die Täter straffrei bleiben, kritisierte sie und verlangte ein entschiedeneres Vorgehen der Behörden. Feministinnen machen eine Kultur der Unterwerfung für die hohe Zahl an Morden verantwortlich. Den Mädchen werde von klein auf beigebracht, dass sie den Männern immer gehorchen müssten. Frau Buschmann, eine Führerin unserer Region, wird heute 70 Jahre alt. Zu ihrem Geburtstag wünscht der Herzlich Gottes Segen mit dem Ruf. Werfen wir einen Blick in die Internetportale der großen Presse. Am heutigen Samstag, da ist erstmal der Spiegel, der kommt heute mit einem Bild über Trump. Der hält sich da seine Pranke vors Herz. Trump drückt Reset. Er wechselt seinen Stabschef. Jawohl, Problemlösung durch Personalwechsel. Donald Trump drängt seinen Stabschef Reince Priebus aus dem Amt und holt dafür 4-Sterne-General John Kelly. Dann will Trump ferner als nächste Meldung im Spiegel die Russland-Sanktionen unterschreiben. Der US-Kongress hat sich durchgesetzt. Eigentlich hatte Donald Trump die Russland-Sanktionen lockern wollen, stattdessen billigt der Präsident nun eine Verschärfung. Naja, da gibt wohl das Pentagon den Ton an und nicht er. Dann geht es um Kampf gegen Jugendgangs. US-Präsident ermuntert Polizisten zu mehr Gewalt. Das ist auch neu, dass ein Präsident so etwas sagt. Den Kopf eines Verdächtigen gegen ein Auto schlagen. Donald Trump hält das für eine gute Idee. Good idea. Unter Jubel und USA, USA rufen, rief er Polizisten auf, nicht politisch korrekt zu sein. Nach dem Motto, haut ihnen die Fressen ein. Dann die fürchterliche Nachricht über den tödlichen Angriff in der Einkaufsstraße in Hamburg. Die Messerattacke, ein Islamist, ein Flüchtling, heißt es jetzt, war der Täter. Ein Mensch starb, 5 wurden verletzt. In Hamburg hat ein 26-Jähriger, vorhin hieß es, er wäre 23 Jahre alt, mit einem Messer Menschen angegriffen. Nach Spiegelinformationen lebte der Täter in einem Flüchtlingsheim. Das Flüchtlingsheim wurde durchsucht. Ein erschütterndes Video. Passanten stoppten den Messerstecher. Man sah dann das Video, wie 3 oder 4 Männer den Messerstecher umringten. Sie hatten Möbel oder einer hatte einen Stuhl in der Hand und sie gingen mit Stühlen und anderen Gegenständen dann auf den Messerstecher los. Nach der Messerattacke in einem Hamburger Supermarkt haben Passanten den Täter gestoppt. Ein Autofahrer filmte das Geschehen. Der Film ist in allen Medien zu sehen. Die Polizei hat den Mörder dann festgenommen. Grünen-Politiker Palmer über Abschiebungen. Brasilien ist so gefährlich wie Afghanistan. Boris Palmer, die Grünen und die Flüchtlinge. Ein schwieriges Verhältnis. Im Spiegel verspricht der Tübinger OB, sich künftig zurückzuhalten. Aber erst erklärte er, warum er Abschiebungen nach Afghanistan in Ordnung findet. Die Lage am Samstag, was wir denken, wie wir leben. Im Spiegel gibt es da immer sowas Schönes. Diesmal die Lage der Nation, denn die hat der aktuelle Spiegel im Wahljahr aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Das könnt ihr am Montag in der Printausgabe nachlesen. Thema Abgasskandal. Seehofer will Kfz-Steuer für neue Dieselautos senken. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer hat eine Idee, wie der schwächelnde Absatz von Dieselautos angekurbelt werden könnte. Dem Spiegel sagte er, er plane Steuererleichterungen für emissionsarme Euro 6 Diesel. Die Presse spricht schon von einem Kartell, das Deutschlandkartell. Da haben die größten Autofirmen, die Autohersteller, jahrelang betrogen, gelogen, Daten gefälscht und illegale Kartellabsprachen vorgenommen. Daimler, BMW, Audi, Porsche und Volkswagen haben gerade nicht darum gewetteifert, wer seinen Kunden das beste Verdeck anbieten kann oder die beste Autoqualität. Im Gegenteil, die Experten der 5 Autohersteller haben sich in vielen Sitzungen abgestimmt. Sie haben beispielsweise festgelegt, bis zu welcher Fahrgeschwindigkeit man in einem Auto das Verdeck noch gerade mal so öffnen konnte. Das heißt, die haben alles getan, damit das Auto, ja, nicht sicherer oder besser wird, sondern damit man möglichst billig produziert und möglichst wenig Ausgaben hat und die Standards möglichst lockert. Es ist eine Absprache, schreibt der Spiegel hierzu, mit der Wettbewerb und Marktwirtschaft außer Kraft gesetzt worden. Getroffen wurde sie vom AK Mechanische Anbauteile. Arbeitskreis heißt das. Es gibt noch viele, viele weitere Arbeitskreise der fünf deutschen Autohersteller. Einen AK Bremsregelsysteme, einen AK Sitzanlage, einen AK Luftfederung, einen AK Kupplung, aber auch den AK Ottomotoren und den AK Dieselmotoren. Darin wurden die großen Themen besprochen und abgesprochen. Recherchen, wie gesagt, des Spiegel bei Kartellwächtern in Brüssel und Bonn, bei Autoherstellern in Stuttgart, München und Wolfsburg. Gespräche mit aktiven und ehemaligen Managern ergeben ein bislang unbekanntes Bild der wichtigsten deutschen Industriebranche. Daimler, BMW, Audi, Porsche und Volkswagen konkurrieren oft gar nicht mehr. Sie arbeiten heimlich zusammen, ganz eng, so wie man es nur von verschiedenen Töchtern eines einzigen Unternehmens erwarten würde. Eine Art deutsche Automobil AG oder einem Kartell. Illegal natürlich, verboten. Ein weiteres Presseerzeugnis, in das ich einmal schauen möchte, ist die junge Welt. Die linke Tageszeitung. Absturz in den Krieg. Absturz von Hubschrauber lenkt Aufmerksamkeit auf immer tiefere Verstrickung der Bundeswehr in Malis Konflikte. Dem Absturz eines Tiger-Hubschraubers der Bundeswehr am Mittwoch in Mali sind in dem afrikanischen Land heftige Kämpfe mit vermutlich Dutzenden Toten vorausgegangen. Wie Agenturen unter Berufung auf Quellen vor Ort berichten, handelte es sich dabei um Auseinandersetzungen zwischen zwei nordmalischen Bürgerkriegsparteien, der CMA, Koordination der Bewegungen des Azawad, einem von Tuareg dominierten Zusammenschluss früherer Separatisten, und der tendenziell regierungstreuen Gatia, das ist die Selbstverteidigungsgruppe der Imgard-Tuareg und ihrer Verbündeten. Die Rede ist von bis zu 50 Todesopfern auf Seiten der Gatia-Miliz, die darüber hinaus einen Stützpunkt verloren haben soll. Die Kämpfe, zu deren Beobachtung der Bundeswehr-Hubschrauber gestartet war, bevor einer von ihnen rund 70 Kilometer nördlich des deutschen Stützpunkts in Gao in der Wüste zerschellte, zählten demnach zu den verlustreichsten dieses Jahres. Unabhängig von der nach wie vor ungeklärten Absturzursache zeigt der Vorfall einmal mehr, dass die Bundeswehr sich immer tiefer in den Krieg in Mali verstrickt. Deutsche Soldaten sind mit einem EU-Ausbildungseinsatz EUTM Mali, vor allem aber im Rahmen der UN-Mission MINUSMA in Mali präsent. Die MINUSMA gilt mit bislang fast 130 Todesopfern in den eigenen Reihen als der gefährlichste UN-Einsatz überhaupt. Schon vor dem Absturz vom Mittwoch, bei dem zwei deutsche Soldaten ums Leben kamen, war der Krieg in Mali immer wieder mit dem in Afghanistan verglichen worden. Ein weiteres Thema. Es ging ihnen um Rache, nicht um Gerechtigkeit. Es gibt im Spiegel ein Gespräch mit Friedrich Wolf über den gescheiterten Versuch der juristischen Abrechnung mit Erich Honecker durch die BRD und einen Anwalt, der gern Justizminister geworden wäre. Ein Bericht über die Jesiden. Im August 2014 fehlten den Jesiden im Nordirak die Selbstverteidigungskräfte, die erst als Reaktion auf den Angriff des Islamischen Staates gegründet wurde. Dazu gibt es einen Hintergrundbericht in der Jungen Welt vom heutigen Samstag. Hiermit beende ich den offiziellen Katastrophenblock vom heutigen Samstag, dem 27. Juli 2017. Es ist mittlerweile 11:30. Die Hitze steigt in der Stadt und hier im Studio und ich suche mal ein bisschen kühle Musik. Mal gucken, ob ich sowas finde. Moment. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's aber ganz ernst. Jetzt fangen wir an mit dem Vatikan und dem Katholizismus und all dem Scheiß. Und dem Zölibat natürlich. Das nächste Stück heißt, genau, blond und katholisch. Thank you. Riesenflug. Mit Hirsenden begehen. Ich brauch keine drei Tage, um aufzuerstehen. Der liebe Gott, der sieht das alles. Und weil er das sieht, vergisst er die Bibel und geht in die Knie. So katholisch und so blond, so Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Ihr hört Niemandsland, eine Radiosendung in deutscher Sprache bei Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Barcelona Ende Juli 2017, ein heißer Sommer, obwohl es die letzten Tage hier und da geregnet hatte und die Temperaturen leicht gesunken sind. Überall im Land toben die Waldbrände. Meist sind Brandstifter dafür verantwortlich. Auch die politischen Brandstifter sind eifrig am Werke. Und die Politiker, die den Feuerwehrleuten die Mittel kürzen. Während die Zentralregierung kriselt und in Agonie vor sich hinfault, geschwächt durch die gigantischen Korruptionsskandale, die die spanische Demokratie in ihren Grundfesten erschüttern, kommen aus dem katalanischen Separatistenlager immer frechere Töne. Haha, man habe die Urnen für das illegale Referendum über die Abspaltung Kataloniens am 1. Oktober längst gekauft. Und zwar heimlich. Und im katalanischen Landesparlament, wo die Separatistenparteien die Mehrheit haben, wurde am Mittwoch eine Art Abspaltungsgesetz verabschiedet, das ohne Parlamentsdebatte oder Abstimmung die Abspaltung automatisch erklären könne. eine Art Abspaltung von Spanien, Expressgesetz, Kraft, was oder wessen auch immer, die haben da etwas zusammengebastelt und beschlossen. Ein nun doch an mittelalterliche Rebellenbürgerschaften erinnernde Geschichte, gegen Kaiser und Krone und so weiter. Niemand denkt daran, wie kalt und unbarmherzig der Leviathan-Staat zuschlägt, wenn er seine Existenz bedroht sieht. Die Manager fürchten auch Abspaltung Kataloniens. Das geplante Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens bereitet spanischen Managern große Sorgen. Drei Viertel der befragten Unternehmenslenker fürchten negative Folgen für die spanische Wirtschaft, wie eine Umfrage der Beratungsgesellschaft Deloitte im Auftrag der Tageszeitung El País ergab. In Katalonien ansässige Manager sind hingegen deutlich zuversichtlicher. Nur 43% fürchten hier Schäden für die Wirtschaft durch eine Abspaltung. Die Region erzielt ein Fünftel der spanischen Wirtschaftsleistung. Ein anderer Konflikt spielt sich im Polizeiapparat ab. Es geht um den Polizeiungehorsam. 2,5 Monate vor dem geplanten Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens geht die Regionalregierung auf Konfrontationskurs mit dem spanischen Staat. Der katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont säuberte Anfang der Woche sein Kabinett von Zweiflern, die auf Schwierigkeiten bei der Durchsetzung der Volksabstimmung hingewiesen hatten. Der eiserne Besen. Denn das Plebiszit verstößt gegen die spanische Verfassung, das ist klar, das bestreitet niemand. Den Verantwortlichen droht nicht nur der Verlust der politischen Ämter, sie müssten auch für entstandene Kosten haften. Auch der Chef der regionalen Polizei wurde ausgetauscht. Der neue, ein Separatist und Verfechter des Referendums, soll die Beamten mündlich angewiesen haben, sich nicht an der Verfassung, sondern an den Gesetzen des Moments zu orientieren. Das klingt aber sehr, sehr, sehr waghalsig, sich an den Gesetzen des Moments zu orientieren. Das hieße, dass die katalanische Polizei die Justizurteile nicht ausführt. Falls sich Polizisten künftig weigern, etwa die Aufstellung von Wahlurnen zu unterbinden, müsste die Zentralregierung in Madrid reagieren, das heißt eigene Polizei oder Truppen schicken. Dann könnten die Institutionen der autonomen Region unter direkten Befehl Madrid gestellt werden. Politische Beobachter glauben, dass genau dies das Ziel der Separatisten ist. Denn nach solchen autoritären Eingriffen würde die Zustimmung der Katalanen für die Abspaltung steigen. Zwischenfälle provozieren, den Staat als Aggressor hinstellen und dann natürlich darauf das politische Süppchen kochen. Das ist der Plan der Separatisten. Thank you. La radio es vida, Niemandsland. Du hast auf meinem Stuhl gesessen, von meinem Tellerchen gegessen. Du hast in meinem Bett geschlafen, alles seitdem wir uns trafen. Oh, als Souvenir habe ich von dir ein riesiges Magengeschwür. Die Welt wäre besser ohne dich. Ich frag mich, warum gehst du nicht? Bitte, bitte, spring doch vom Balkon. Egal ob Braunschweig oder in Bonn. Du hast die freie Auswahl, Köln oder Dresden. Ey, was ist denn am nächsten? Bitte, bitte, nimm dir einen Strick. In München oder in Osnabrück. Du hast die Wahl der Qual, Hanf oder Nylon, aus Japan oder Ceylon. Du willst mir in die Töpfe gucken, das heißt mir in die Suppe spucken. Ich krieg schon Pickel im Gesicht, oh, aber das bemerkt er nicht. Den ganzen Tag denk ich daran, wie ich ihn bloß loswerden kann. Und ich gestehe feierlich, dieses Lied ist nur für dich. Oh, oh, oh, oh. Bitte, bitte, spring noch vom Balkon. Egal ob Braunschweig oder in Bonn. Du hast die Freude. Köln oder Dresden, ey, was ist denn am nächsten? Bitte, bitte, nimm dir einen Strick. In München oder in Osnabrück. Du hast die Wahl der Qual, Hanf oder Nylon, aus Japan oder Ceylon. Normal bin ich nicht negativ, doch du machst mich kreativ. Die Welt ist prima, glaube mir, doch besser wär sie ohne dir. Oh, oh, oh, oh. Bitte, bitte, kauf dir einen Föhn, mit dem kannst du dann baden gehen. Es gibt so schöne Bäder in Mainz oder Leipzig. Hauptsache, es reimt sich auf Letzten 10 Minuten im heutigen Niemandsland. Kino. Der Film heißt Dünenkirchen, Dunkirk. Und es geht um eine militärische Niederlage. Was ungewöhnlich ist, ist Folgendes. Über militärische Niederlagen werden normalerweise keine Filme produziert. Besonders nicht von Ländern wie England oder den USA. Aber diesmal ja. Der britische Regisseur Christopher Nolan, bekannt durch Blockbuster wie das Batman-Spektakel The Dark Knight, hat nun viel Geld in die Hand genommen, um in Dunkirk von der größten Flucht alliierter Truppen im Zweiten Weltkrieg zu erzählen. Der Kinostart ist an diesem Wochenende. I was asleep before. That's how it happened. Thank you. Die feindlichen Panzer haben angehalten. Wieso? Warum kostbare Panzer opfern, wenn sie uns von oben wie Fische im Netz erwischen können? Es sind 400.000 Mann an diesem Strand. Wieder zurück. Er kommt wieder zurück! Wo fahren wir hin? Dünkirchen. Ich gehe nicht mehr zurück. Es lässt sich nicht vermeiden, Junge. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Dann sterben wir dort. Sehr eindrucksvoll die Kriegsszenen in dem Trailer, die Explosionen, die Massen, die evakuiert werden. Im Frühsommer 1940 waren rund 400.000 britische Soldaten im französischen Dünkirchen von den Truppen der Wehrmacht eingeschlossen. Die Heimat. Der einzige Weg, der Kapitulation oder dem Tod zu entgehen, führte über den Ärmelkanal. Sogar mit Fischerbooten von freiwilligen Zivilisten gesteuert, wurde ein Großteil der Soldaten binnen weniger Tage evakuiert. Mit Stars wie Tom Hardy oder Kenneth Branagh macht Nolan aus diesem Stoff ein wuchtiges Leidensepos. Ein Leidensepos, in dem es nichts mehr zu retten gibt als die eigene Haut. Die Figuren in dem Film laufen weg, ducken sich, verstecken sich oder schauen bang zum Himmel, aus dem jederzeit Bomben fallen können. Sie tun Dinge, die gemeinhin nicht als heroisch gelten und werden von Nolan dennoch als Helden gefeiert. Der Film hat viele packende Sequenzen, leidet allerdings etwas unter einer verschachtelten Erzählweise und einem dröhnenden Sounddesign. In all dem Schlachtengetümmel verliert Nolan nicht den Blick für das Wesentliche. Länger als nötig verweilt die Kamera auf orangefarbenen Schwimmwesten. Man kann den Film auch als eine Metapher für das begreifen, was seit Jahren im Mittelmeer passiert. Es war ein kolossales militärisches Desaster. Wir werden bis zum Äußersten gehen. Wir werden uns niemals ergeben. Der Befehl ist ergangen. Wir müssen nach Dünkirchen. Klar bei Achterleine. Was machst du denn? Du weißt, wo wir hinfahren. In den Krieg, George. Ich werde nützlich sein, Sir. Einer von uns? Er ist hinter mir. Und ich hinter ihm. Das Schiff wird gleich auslaufen. Weiter nach unten. Hier gleich. Alles klar. Torpedo! Die müssen uns mehr Schiffe schicken. Mit jeder Stunde stößt der Feind weiter vor. Bereits im Ersten Weltkrieg war die Stadt Dünkirchen Ziel deutscher Bombardements und Offensiven wie der ersten Flandernschlacht. Im Zweiten Weltkrieg, im Frühjahr 1940, wurde Dünkirchen bei den Kämpfen zwischen der deutschen und der eingekesselten britischen Armee in der Schlacht von Dünkirchen weitgehend zerstört. In der Operation Dynamo konnte die Royal Navy den größten Teil der in die Stadt geflüchteten französischen und britischen Truppen nach Großbritannien retten. Ab 1940 unterhielt die Kriegsmarine in der Stadt ein Marinelazarett. Nach der Operation Overlord wurde Dünkirchen 1944 von der Wehrmacht zur Atlantikfestung erklärt, bis zum Kriegsende verteidigt und erst am 9. Mai 1945, am Tag nach der Kapitulation, von den Alliierten besetzt. Ich verabschiede mich, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. 2 Stunden Niemandsland, sie sind nun vorbei. Der Sommer ist heiß und wahrscheinlich auch noch sehr, sehr lang. Wir hatten ja gesagt, statt 2 gibt es nun 4 Hitzewellen pro Jahr auf der Iberischen Halbinsel und das ist beängstigend. Vielen Dank, ein wunderschönes Wochenende, ein wunderschöner Samstag und wir melden uns nächste Woche wieder zu einem neuen Niemandsland hier auf 91.4 FM bei Radio Contrabanda. Ich suche jetzt noch ein schönes Lied zum Abschied. Kit Kopphausen, das ist Nils Kopbruch und Giesbert zu Kniephausen. Die haben vor ein paar Jahren ein wunderschönes Album rausgebracht. Von dem möchte ich jetzt das Lied spielen. Im Westen nichts Neues. Werden Sie glücklich. Tschüss. Modern sind die Zeiten, solange ich denke, nur besser werden sie nicht. Es ist so, als würde man Quecksilber schaufeln, bis man merkt, dass darunter nichts ist. Ich hab im Krieg die Seiten gewechselt und kein Mensch hat mich vermisst. Ich sag nur, wie's ist. Aus dem Sarg und ringsrum steht alles in Flammen. Nichts als Ruinen und Splitter und Scherben und nichts passt mehr sinnvoll zusammen. Ich hab im Krieg die Seiten gewechselt und kam doch nie irgendwo an. Geschehen, wenn die Kugel ihr Ziel trifft und alles geht weiter wie sonst. Ich hab im Krieg die Seiten gewechselt und nichts wurde dadurch gewonnen. und nackt singen sie Lieder und Kunstblut läuft unter dem Tisch. Wahrscheinlich kommt gleich einer rein und führt vor, wie er selbst seinen eigenen Arsch küsst. Ich hab im Krieg die Seiten gewechselt, nur um zu sehen, wie das ist. Und du willst mir erzählen, wie scharf dein Verstand ist und wie wild deine Leidenschaft brennt. Dass dein Geheimnis so tief wie das Meer ist, so tief, dass es sonst niemand kennt. Ich hab im Krieg die Seiten gewechselt und jetzt weiß ich, die Zeit war verschenkt. Ich hab im Krieg die Seiten gewechselt und jetzt weiß ich, die Zeit war verschenkt. Dass der Herr ja ob die Schuppe hast und dir jeden Wunsch erfüllt, dass du auch für andere da bist und dir auf und zu behilf. Es ist okay, wenn du noch Sterne kriegst, spring über jede Zunge, dann bliebst du. Für immer jung. Für immer jung. Für immer jung. Dann bliebst du. Für immer jung. Ob da zu opfers zu nem Jode, dem die Wahrheit je bitte, der sich fahren die in der Wind hängt, sich verstellt für andere Glück. Ob da zu immer couragiert bist, leidenschaftlich, freundlich und du weißt nicht, dann bliebst du jung. Für immer jung. Für immer jung. Dann bliebst du. Für immer jung. Dass ihn hält, immer zu tun hat, dass du dich wehrst, wenn er jetzt stinkt, dass du dir Job merkst, wo du hergehst und wo die wahre Freunde sind. Ob dass die Herz immer ein durchschlägt, singe Takt hält, singe Schwung, dann bliebst du. Für immer jung. Für immer jung. Für immer jung. Dann bliebst du. La radio contrabanda, busco la radio contrabanda, oh yeah! 91.4.